Auf einer Barke auf dem Meer segelt ein Sommerlein, ein Verlierer. Er möchte fliehen vor der Welt, die ihn ständig enttäuscht und ihm nichts als Probleme gebracht hat. Er weiß nicht wohin, ihn der Wind wohl trägt, nur weit weg von den Sorgen seines Daseins. Er hofft auf Liebe, träumt von Freude, während er am Bug das blaue Meer betrachtet. Plötzlich ein Schrei, kann es denn sein? Land ist in Sicht, Land ist in Sicht. Ist dies die Insel, die Hoffnung verspricht, das Ziel scheint nah. Ein erster Schritt auf fremdem Land wird verfolgt von exotischen Augen. Plötzlich erscheint eine Schar Bewohner dieser Welt, die ihn lächelnd und friedlich begrüßen. Er wird groß und stark im Gegensatz zu ihnen. Sie sind wild und primitiv. Ist sein Gedanke, sieht die Chance, was zu erreichen, scheint überlegen und zivilisierte. Jahre ziehen ins Land, der wird ein König genannt. Ein Traum wurde wahr, ein Traum wurde wahr. Er genoss das Mann, ihm Götter gleich sah, denn Macht schmeckt süß. Himmel, der See, Luft oder Lee, Bliesen stets Kälte in das Herz hinein. Er folgte dem Ruf, Lee oder Luft. Der wollte mehr, also setzt er die Segel und zieht weiter, um andere Welten noch größer als die Insel, die er führt, zu erobern und mächtiger zu werden. Er steht wieder am Bug, diesmal selbstbewusst und stark, und die Gier gräbt sich tief in den Charakter. Er träumt von Reichtum und Unterdrückung, als er schließlich wieder Land vor sich entdeckt. Plötzlich ein Schrei, kann es denn sein? Er ist wieder da, er ist wieder da. Im Land, wo er bekannt als Verlierer war und wieder verliert. Zünde der See, Luf oder Lee, Bliesen stets Kälte in das Herz hinein. Er folgte dem stets Kälte in das Herz.